Besuch beim lieben Gott. Hörspiel von Uwe Seeger. Weißt du, wie spät es ist? Ja. Na also? 6:30. Na und? Ach, hör auf. Ich bin doch noch gar nicht ganz zu Hause. Ich kann die Jungen doch nicht einfach wegschicken, wenn sie gerade an einer tollen Variante knobeln. Die wollten immer noch nicht gehen. Jeden Mittwoch lässt du mich mit dem Armbrot warten. Oh ja, du, ich hab Hunger. Was gibt's denn Schönes? Was Besonderes? Ich hab Appetit auf... Ja, lies das erst. Hier. Vielleicht sagst du mir dann auch, ob du noch Appetit hast. Lies nur, mein fleißiger Arbeitsgruppenleiter. Na? Das kann doch nicht wahr sein. Das... Doch, das gibt's. Bitten wir um Ihr Verständnis für die Verlängerung der gestellten Frist um ein Jahr. Oh Mann, aber nicht mit mir. Gitter. Aber wer sagt denn, dass es wirklich so lange dauert? Vielleicht... Hör auf! Ich kann das nicht mehr hören und ich will auch nicht mehr. Aber es kann doch niemand eine Wohnung zaubern für uns. Du redest wie ein 15-Jähriger. Gitter. Wer hat diesen Wisch unterschrieben? Wer? Aber... Na, lies! Paul Fischbein, Bürgermeister. Ach! Und wer hat uns vor einem Jahr eine Wohnung versprochen? Wer hat mir die Hand geschüttelt und gesagt, ach, glauben Sie nur, kleine Frau, im nächsten Jahr, da haben Sie Ihre Wohnung, da brauchen Sie 2 Haushaltstage im Monat, um im Saubermachen klarzukommen. Und ich scharf hab das auch geglaubt. Der sieht ja auch so aus, dass man ihm alles glauben kann. Na? Worauf hast du nur Appetit? Aber wir sterben doch nicht davon. Wir warten doch schon so lange, wir sind doch schon daran gewöhnt. Och, oh nein, Rainer Richter, so nicht, nicht mit mir. Ich lieg seit Mittag hier auf der Couch und denke drüber nach. Nein, du stirbst nicht davon. Aber uns beide, uns macht es kaputt. Ach, ich kann dieses Zimmer nicht mehr sehen, ich kann die Gardine nicht mehr sehen, ich kann die schiefen Wände nicht mehr sehen. Wie alt sind wir bitte? Wie alt? Was soll das, Gitter? Gitter, du machst uns doch kaputt, wenn du so redest, du. Ich? Na gut, dann eben ich. Gut, ich mache uns kaputt. Ja, gut, ich bin jetzt 26. Ach, das weißt du gar nicht, was? Nö, woher auch? Der Herr haben ja eine Arbeitsgemeinschaft Elektronik und eine brave Frau zu Hause. Wir sind jetzt 4 Jahre verheiratet. 4 Jahre. Seit 5 Jahren nehme ich die Pille. Modern, was? Aber hast du mich jemals gefragt, wie sie schmeckt? Frag mich doch jetzt wenigstens. Jedes Mal, wenn ich sie schlucke, denke ich, wieder nichts, wieder alles tot da unten. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber ich denke es, ich denke es. Und ich denke mir dann immer, wie es wohl ausgesehen hätte. Jedes Mal sieht es anders aus. Aber ab heute ist Schluss damit. Der unfallfreie Verkehr ist passé. Zum Kotzen. Ich gehe zu ihm. So wie ich Zeit habe, gehe ich zu ihm. Du gehst heute. Sofort. Du gehst zu ihm nach Hause. Du fragst ihn, was das soll. Dieser Wisch hier. Du meinst jetzt gleich? Sofort. Ja, sofort. Und wenn er mich nicht reinlässt? Mann! Du musst hart sein. Einmal musst du es doch lernen. Aber ich kann den Mann doch nicht überfallen. Du kannst ja immer noch einen Hausbesuch daraus machen. Sein Töchterchen bietet wirklich genügend Stoff. Jeden Tag könnte ich dir ein Ding erzählen. Das ist nicht fair. Das Ach, wer fragt denn danach, ob das fair ist? Wenn wir unsere Dreiraumwohnung haben, fragt niemand mehr danach, auf welche Art und Weise wir dazu gekommen sind. Weißt du, was sich das Töchterchen in der letzten Biostunde herausgenommen hat? Nein. Ach, gestern in der 6. Stunde, kurz vor dem Klingelzeichen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Nimmt sie ihre Schminke raus und fängt sich an zu bemalen. Ich sage, sie soll das Zeug weglegen. Weißt du, was sie zu mir sagt? Schreiben Sie es doch ins Tagebuch oder auf den Zettel. Mein Vater wird sich freuen. Und ich konnte nicht mal mit ihr schimpfen. Natürlich konntest du nicht schimpfen. Ich konnte nicht. Es war meine letzte Stunde und ich war fertig. Du, es gab mal eine Dienstbesprechung, erinnerst du dich? Da hat jemand angefangen, seinen Kuchen zu essen und das bei einer todernsten Angelegenheit. Erhöhung des Solidaritätsaufkommens im FDGB-Beitrag. Das war auch langweilig. Ja, siehst du? Was? Willst du sagen, dass meine Stunden langweilig sind? Jetzt geht das wieder los. Nein, nein, ich weiß, du bist wirklich gut. Ja, dann muss ich wohl. Wartest du auf mich? So lange wird's ja nicht dauern. Das war aber knapp, junger Mann. Einen Moment bitte, ja? Können Sie noch ein Stückchen... Aua, ja. Danke. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht... Haben Sie aber. Die Kurve, Entschuldigung. Au! Entschuldigung, die Kurve. So viel Kurven gibt's doch gar nicht. Carmen! Herr Richter, guten Abend. Sie fahren doch sonst nie diese Strecke. Was schubsen Sie mich, ey? Du glaubst doch, ich weiß nicht, wer du bist? Nimm dir bloß nicht raus, wenn dein Vater... Lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel. Naja, wir wissen ja, woher es kommt. Komm, Karl, komm. Sie hat mich geschubst. Ja. Richtig mit den Schultern. Trotzdem war es nicht nötig. Genau wie das in der Biostunde gestern. Das musste ja kommen. Hat Ihre Frau gepetzt? Ach, Unsinn. Weißt du, ob dein Vater zu Hause ist? Ich muss mit ihm reden. Also doch. Nein, nein, nein, nicht deinetwegen. Obwohl... Schön war das nicht gestern. Wenn es mich doch so müde macht, den ganzen Tag da zu sitzen. Steck deinen Hintern nicht so weit vor. Hier wollen noch mehr rein. Junger Mann, rücken Sie doch noch ein Stück. Da müsste der junge Mann mir ja auf den Pelz rücken. Was soll man dazu sagen? Sagen Sie am besten gar nichts. Der arme Paul. So eine Tochter hat er nicht verdient. Was heißt denn hier verdient? Schließlich hat er sie doch erzogen. Sie? Carmen, komm, lass. Carmen. Warum muss ich mir das sagen lassen? Wollen Sie wirklich zu uns? Natürlich. Dann ist der Abend hin, auch wenn Sie nicht wegen der Schule kommen. Mein Vater bringt Sie schon drauf. Ich will deinen Vater nur was fragen. Fragen können Sie ja, aber ob Sie mit ihm reden können? Ich kann nicht mit ihm reden, keine drei Sätze. Wer kann denn schon mit dem lieben Gott reden? Aber wenn Sie was von ihm wollen? Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde eine Flasche kaufen. Er trinkt am liebsten Doppelweizenkorn. Und zu ihm sagen, los, komm, wir trinken einen. Ich weiß, dass viele so zu uns kommen. Und wenn sie nicht mit ihm trinken wollen, dann reicht es immer noch, sie ihm auf den Kopf zu schlagen. Auch das haben schon welche versucht. So, Blücherstraße, ich muss raus, mein Freund wartet schon. Tschüss, ich wünsche Ihnen was. Wiedersehen, Kam. Was die Jugend heute so anzieht, mit solchen Hosen würde ich meine Tochter nicht mal zur Arbeit lassen. Und wenn sie sich bückt, dann muss doch was platzen. Die ist doch höchstens 15. Ja, sie ist 15. Und Sie finden das schön, diese Hosen? Und dann sehen Sie doch. Die stellen sich einfach auf die Straße und tun, als wäre keiner weiter da. Oh. Mein Mann und ich, wir haben uns nicht einmal auf dem Standesamt geküsst. Doch, ja, wir ja. Aber wie Sie das tun, also das ist ja... Sehen Sie doch nicht hin. Nun sagen Sie bloß, Sie finden das schön. Ob ich es schön finde, darüber habe ich nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Sie nicht hinzusehen brauchen. Also finden Sie es doch schön. So wie Sie es gesagt haben, finden Sie es schön. Es stört mich nicht. Ich verstehe es. Ja. Manchmal. Guten Abend. Na, was soll's denn sein? Guten Abend. Ich hätte gerne eine Flasche Doppelweizenkorn. Leider. Im Angebot ist nur, was Sie hier sehen. Ja, ich habe da keine Ahnung. Können Sie mir was raten? Ich meine, ich trinke sonst nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Korn ist immer gut. Ja, ich weiß nicht. Und die Flasche, ich meine, ist sie fest? Was? Ja, Sie sind gut. Sowas. Ich kann Ihnen auch eine Lehre lassen. Einfach so, wenn es Ihnen um die Flasche geht. Sowas habt ihr das gehört. Eine leere Flasche. Wollen Sie jemand erschlagen? Hört sich ja bald so an. Nein, es ist nur, ich will zur anderen Seite rüber, zum Bürgermeister. Und man hat mir erzählt, dass er gern einen trinkt und ich wollte irgendwie vorbereitet sein. Ah, zu Paul wollen Sie? Ja, dann nehmen Sie mal einen Korn. Sie kennen ihn? Oh, ich kenne Jaden. Ja, vor Jahren kam er oft hier rüber. Korn ist da schon das Richtige. Und Sie wollen jetzt gleich rüber? Ja, eigentlich ja. Ist aber gerade hoher Besuch da. Ich hab Sie vorfahren sehen, vor einer Stunde vielleicht. Der Dallmann vom Rat des Kreises war auch dabei. Gewöhnlich dauert's lange. Sie waren noch nie hier, was? Wollen Sie vielleicht ein Bier? Ja, ein Bier bitte. Und die Flasche. Leer bei Ihnen. Ja, sind noch alle in den Gärten. In einer Stunde sieht's anders aus. Was ist so in dieser Jahreszeit? So, ich hab Papier rumgewickelt. Ist ja nur über die Straße, aber wenn's die Leute sehen, reden sie nur drüber und die reden so schon genug. Und Paul hat's auch nicht gern. So, Ihr Bier. Danke. Warum kommt er nicht mehr rüber? Hat keine Zeit. Und dann kommt jedes Mal einer, der etwas von ihm will. Eine Baugenehmigung oder ein Fenster zur Straße oder ein Ofen oder eine Wohnung. Meistens eine Wohnung. Ich tue es auch wegen der Wohnung. Ja, die meisten, die zu ihm gehen, tun es wegen der Wohnung. Und? Da können sich doch denken. Der kann doch nicht zaubern, der Mann. Es war mal einer mit einem Knüppel hier und hat auf ihn gewartet. Eine halbe Woche lang. Bei dem ging es schon 3 Jahre. Ein Zimmer mit 2 Kindern. Und jeden Monat hat der Paul ihm wohl was versprochen. Vielleicht denkt er manchmal selber, er ist der liebe Gott. Ach. Und was ist daraus geworden? Na, was soll denn daraus geworden sein? Paul ist gekommen, sie haben getrunken und geredet und sich die Hände geschüttelt. Und die Wohnung? Ach, na, Sie warten doch bestimmt nicht länger. 4 Jahre. Wir haben ein Zimmer und eine Kochnische und das unterm Dach. Im Winter friert uns das Wasser im Waschbecken ein. Und Kinder haben Sie nicht? Unter den Umständen wollten wir noch keine. Na, wenn Sie keine Kinder haben, ist es von vornherein aussichtslos. Aber... Sie werden es ja erleben, nicht wahr? Übrigens, Sie müssen jetzt rüber. Die Delegation verlässt den Palast. Meinen Sie, dass es jetzt günstig ist? Er muss da sicher erst noch zu Abendbrot essen. Mann, wenn Sie es nicht sind, ist es eben ein anderer. Einer ist es immer. Sie mögen ihn. No. Ein Mann, der so viel um die Ohren hat. Bloß, wer weitert schon? Und was der zu berennen hat und einstecken muss dafür, na, ich möchte nicht so leben. Guten Abend, Mike. Ist dein Vater da? Ja. Könntest du ihn fragen, ob er 5 Minuten Zeit hat für mich? Wir essen gerade Abendbrot. Mike, wer ist denn da? Mike! Herr Richter! Welcher Herr Richter? Na, von der Schule, der Lehrer. Er will zu Vater. Guten Abend. Guten Abend. Fischbein. Was führt Sie zu mir? Ja, ich... Hätten Sie 5 Minuten Zeit für mich, Herr Bürgermeister? Nur selbstverständlich. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Es ist nicht wegen der Schule, ich... Es ist wegen der Wohnung, wissen ja, Sie? Kommen Sie nur, kommen Sie nur. Hier rein. So. Nimm Platz. Entschuldige, Moment, ja? Moment. Geben Sie mir bitte Ihre Jacke. Ich hänge sie in die Garderobe. Oh nein, nein, ich bleib nur 5 Minuten. Na, geben Sie schon. Kommen Sie wegen Carmen? Dann gibt's wieder Krach heute. Nein, nicht wegen Carmen. Na, wie sieht's aus mit der Prüfung, Mike? Alles klar? Ach, eine 1 ist sicher. Wenn es läuft, schaffe ich vielleicht sogar die Auszeichnung. Da steht der Vater Kopf, was? Ach, wenn etwas gut ist, ist es für ihn kein Problem. Sein Problem ist Carmen. Ich komme aber nicht wegen Carmen. Na, Vater bringt sie drauf. Oh. Du trinkst doch was mit. Ein Korn. So, und du darfst dich noch mit deinen Büchern beschäftigen, bitte, ja? Gute Nacht, Vater. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Richter. Auf Wiedersehen, Mike. Auf den Jungen können Sie aber stolz sein. Hm. Was hast du angestellt? Erzähl und rede nicht drumrum. Prost. Ich bin nicht... Prost. Ich bin nicht wegen Carmen hier. Du bist doch der Lehrerrichter. Du kennst doch meine Tochter Carmen. Ja, ich... Ich kenne sie. Aber ich unterrichte sie nicht, das ist meine Frau. Wir haben heute dieses Schreiben bekommen, bitte. Sie haben es unterschrieben. Oh, davon weiß ich nichts. Aber Sie haben es doch unterschrieben. Ja, kannst du dir nicht denken, wie das ist, wie das bei uns geht. Da kommt einer und da kommt noch einer. Sowas erledigen meine Mitarbeiter. Ich unterschreibe nur... Das haben die vom Wohnungsamt ausgestellt. Ich habe gar nicht die Zeit, das alles zu lesen. Ich muss mich da einfach drauf verlassen. Ja schon, aber wir warten jetzt 4 Jahre. Ja. Und vor einem Jahr haben wir es von Ihnen schriftlich bekommen, dass in diesem Jahr, in diesem Monat, eine Wohnung für uns bereitgestellt wird. Ja, du, jetzt erinnere ich mich. Das war doch die Geschichte mit deiner Frau. Die kommt schnell in Rage, weil... Ja, aber Sie haben unterschrieben. Du kannst mich ruhig duzen, das erzählt sich besser. Komm, also, Paul, na dann, ja. Trink mal noch einen, ne? Rainer. Rainer, Prost. Prost. Ah, oh, das war dieses Zeug immer wieder runtergekriegt. Aber erzähl mal, wie habt ihr es denn eigentlich, den Wohnraum, meine ich? Ach, das ist doch aber alles schon 10-mal und öfter notiert worden im letzten Herbst. Weißt du, wie viel Einwohner ich in der Kartei habe? 6.647. Und diese Nacht kommt vielleicht noch einer hinzu. Und weißt du, wie viel davon Wohnraumsuchende sind? Beziehungsweise noch zu geringen Wohnraum haben? Laut der letzten statistischen Erhebung 24%. Davon vollkommen unzureichenden Wohnraum, kinderreiche Familien und so, circa 10%. Aber meine gesamte Wohnbaukapazität habe ich an den Kreis Straßen abgeben müssen. war großer Streit auf Bezirksebene, welche Gemeinde es am nötigsten hat, hat mich nicht durchsetzen können. Aber das sind nicht deine Sorgen, nicht wahr? Ja, ne? Erzähl mir von euch. Ich habe die Einzelheiten wirklich vergessen. Wir haben das Dachzimmer in der Ringstraße, das Abbruchhaus. Ja, jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich, ja. Kinder habt ihr nicht? Nein. Oh, das ist schlecht. Ohne Kinder ist da kaum was zu machen. Ja, aber sollen wir uns erst ein Kind anschaffen? Als Legitimation für eine Wohnung? Im ersten Winter erfriert's da oben. Weißt du, wie meine beiden Ersten groß geworden sind? Sind nicht viel anders. Aber das interessiert nicht. Gut, gehen wir die Möglichkeiten durch und dann weißt du, was der Zettel wert ist, den du hast. Es geht alles kaputt. Es geht alles kaputt. Ich könnte es ja noch ertragen, aber meine Frau Gitter, das, ich kann ihr das nicht sagen. Du, soll ich sie zu mir bestellen? Ich rede mit ihr, ich bring das hin. Schaffst du nicht. Wenn sie so weit ist, dann gibt's nichts anderes für sie. Da kann man reden und reden. Ich bring's ja nicht mal fertig, es dir so zu sagen, wie sie es mir gesagt hat. Sag's doch so. Ja, dann würde ich gern erst noch einen trinken. Du, das ist gut. Das ist sehr gut. Du wirst sehen, irgendwie finden wir schon was. Wir müssen uns eben mal richtig unterhalten, wir beide drüber. Ich helfe dir schon, wirst sehen. So, na denn. Prost. Paul, der Bauleiter von der Kinderkrippe ist da. Er will nur wissen, ob es morgen dabei bleibt. Was, wo, wobei bleibt? Objektbegehung. Morgen um 9.30 Uhr. Ja, na klar, was denn sonst? Und sag ihm... Ja. Nee, Moment, einen Moment. Möchten Sie was essen, Herr Richter? Ich bin gerade dabei, die Frühstücksbrote zu machen. Nein, danke. Machen Sie sich keine Umstände. Das sind keine Umstände. Hat mein Mann Sie schon über unsere Tochter interviewt? Nein? Ja, dass auch keiner was allein entscheiden kann, diese Scheiße. Entschuldigung, aber da kommt der Heini nur her, um mir zu sagen, dass die Objektbegehung morgen nicht stattfinden kann, weil sie wieder einmal mit dem Plan nicht übereinstimmen. Renate, bringst du uns noch einen Imbiss? Das Abendbrot, das war doch bloß für einen hohlen Zahn. Ja, mein Fürst, ich eile. Ja. So, aber du wolltest erzählen. Ja, ich kann das jetzt gar nicht mehr so erzählen. Na gut, ich kann dir genau sagen, was sie gesagt hat, deine Frau. Jetzt ist Schluss. Hat sie gesagt, ne? Wenn du jetzt nicht hingehst, Mann, und mit der Faust auf den Tisch haust und dem Halunken mal die Meinung sagt, dann muss ich es tun, ne? Und du hast gesagt, dass du gehst, denn du bist ein Mann, ne? Und dann hat sie dir gesagt, was du mir sagen sollst, dass sie, wie alt ist sie? 26. Dass sie 26 ist, ne? Hat sie gesagt, und höchste Zeit für ein Kind, dass sie endlich ein Kind will, hat sie gesagt, ne? Und dass ab heute, nimmt sie die Pille? Ja. Ja, und dass sie die Pille zum Fenster rausfeuert, hat sie gesagt, ne? Und dass sie endgültig raus will jetzt aus dem Zimmer und dass du ein Kerl sein sollst, ne? Und so weiter, ne? Stimmt's? Ja. Du, ich will das nicht lächerlich machen. Aber es ist meistens so. Und, Rainer, du, ich kann nicht zaubern, du. Und unsere Gesellschaft auch nicht. Aber einmal. Du hast nichts davon, wenn ich das jetzt sage. Es steht ja auch jeden Tag in der Zeitung. Aber einmal... Ich gehe jetzt. Nein, ich hab's nicht deshalb gesagt. Doch, doch, ich verstehe das schon. Setz dich hin. Los, setz dich hin. Trink mir noch einen, das ist besser, ne? Komm. So, Prost. Prost. Ja. Wenn ihr da oben sitzt, in eurer Bude, da glaubt ihr sicher, dass ihr die Einzigen seid, denen es so geht. So etwas wie Märtyrer glaubt ihr zu sein. Und dann lest ihr die Zeitung und da steht so viel Großartiges drin. Und wenn ihr euch dann umseht da oben, oh verflucht, denkt ihr, ne? So. Ja, das denken wir. Na also, du, das gefällt mir an dir. Sag mal, du kennst doch den Bleitz. Der Klassenleiter ist bei euch an der Schule. Eine 9. Klasse hat er. Kennst du den? Ja, ja. Er macht Deutsch und Geschichte. Ja, ja. Carmen hat Unterricht bei ihm. Na ja, genau den meine ich. Ja. Mit dem hatte ich es auch so wie mit euch. Das war ein Jahr, bevor ihr hier in die Stadt kamt. Der kam zu mir während der Sprechzeit. Ja, der sagte, Bürgermeister. Na und dann der Text, den du auch drauf hattest. Aber dann kam noch, er sei Lehrer und der Gesetzgeber verlangt, dass er gefördert wird, denn bei dem Wohnraum könne er seine Aufgaben wohl kaum erfüllen, na, und so weiter und so weiter. Der hat so viel aufgewühlt. Bezirksleitung und Ministerium und so. Ne? Und der hat's durchgekriegt. Ja, aber du sagst nichts davon, rein gar nichts. Und dabei hättest du doch auch ein heißes Eisen im Feuer, ne? Na, guck mal nicht so. Weißt du, was ich immer erwarte? Dass einer von euch, von eurer Schule, meine ich, mal kommt und sagt, auch du hättest es gekonnt, du hättest es aussagen können, Rainer. Du hast keine Wohnung für mich, Paul Fischbein? Immer noch nicht, obwohl ich deine Unterschrift habe, hier auf dem Papier. Aber deine Tochter, diesen Drachen, den dürfen wir durchziehen. Damit dürfen wir uns rumärgern. Ich denke immer, dass einer mal von euch das sagt. Ja, siehst du, das ist nur mein Problem. Ja, ich weiß, aber das kann man doch nicht vermischen, das ist doch was ganz anderes. Ja, sag ich doch, das sag ich doch. Das gefällt mir an dir, weißt du? Ja, eine Wohnung kriege ich davon aber auch nicht. Zu eurer Wohnung. Noch einmal. Also, wenn ich kann, ich helfe euch. Ich helfe euch, wenn ich kann. Ne? Gut, so? Na, gut. Siehst du, gut. Aber nun was anderes, da du nun mal hier bist. Nun kommt mein Problem. Hörst du? Sag ehrlich, ist das ein Biest? Ja. Na, wer denn? Naja, manchmal ist sie ein Biest. Ach, das ist schön, jemanden zu treffen, der geradezu und ehrlich ist. Du glaubst ja nicht, wie viel Schleimscheißer das gibt. Na komm, diesen einen noch, ne? So, mein Fürst, das Gastmahl. Ach, das war aber nicht nötig, Frau Fischbein. Du, setz dich doch, Renate, ein bisschen. Hab keine Zeit. Der Kleine hat morgen Untersuchung. Nachher reden die Leute, dass der Sohn vom Bürgermeister mit dreckigen Ohren und so. Ist sie schon da? Nein. Na, haben wir's wieder. Ach. Herr Richter, sagen Sie ihm wenigstens, dass er krank ist. Er macht das Mädchen noch kaputt mit seinen Verrücktheiten. Beeilst du dich, Renate? Ich bin krank. Ja, ich bin krank. Ich bin sogar verrückt. Ne? Verrückt! Hörst du, ich. Herr Bürgermeister, Paul, das ist kein Elternbesuch. Diese familiären Angelegenheiten. Du, hör mal zu, wie familiär das ist. Du, heute waren sie vom Rat des Kreises bei mir. Vielleicht hast du sie noch gesehen, wegen der Planung fürs kommende Jahr. Gut, aber dann zum Schluss, da sagt doch der Dallmann. Der Dallmann, ne? Der saß da, wo du jetzt sitzt, ne? Paul, sagt er, was ist mit deiner Tochter, sagt der Dallmann. Ne? Was soll sein, sage ich. No, man hört so einiges, sagt er, nichts Gutes. Was, sage ich, was denn? Drei Dinge, Paul, sagt er, die du unbedingt in den Griff kriegen musst. Erstens, sie hat einen Leistungsstand, der kaum eine Versetzung rechtfertigt. Zweitens, sie hat Umgang mit Jugendlichen, die als verhaltensgestört und in einigen Fällen sogar als asozial zu bezeichnen sind. Und drittens, ihr Äußeres. Kleidung, Schminke, na, du weißt, ja. Ne, ja, sie ist auch so sagt der Dallmann. Ne? Und jetzt sitze ich hier und warte. Ne? Und was tust du, wenn sie kommt? Ich habe sie geschlagen. Sie bringt mich dazu. Na, ja, sag was. Kannst du nicht. Aber sie bringt mich dazu. Ich hab sie lieber als die anderen, als die beiden Jungen. Nicht nur deshalb, weil sie mich ähnlich sieht, aber sie hat ihr Prinzip. Sie ist hart, nicht? wenn ich sie nur nie mehr schlagen würde. Wir werden unsere Kinder niemals schlagen. Ja. Niemals unsere Kinder. Ich bin besoffen, glaube ich. Ja. Weißt du, sie ist 26. Gitta, ja. Meine Frau. Ja, deine Frau. Und sie zwingt mich dazu, ihr ein Kind zu machen. Ja. Sie zwingt mich dazu. Ja, und ich musste sie schlagen. Ja, das war, ja, wann war das? Das war, als das Schuljahr anfing, da haben sie von der FDJ gefragt, wer in die DSF will. Du kennst das ja, doch alles. Ja, ich kenn das. Ja, du kennst ja auch ihre Klasse, nicht? Alle werden Mitglied, nur meine Tochter sagt nein. Die lässt nicht mit sich reden und sie weiß genau, dass sie damit ihre Prozente nicht schaffen in der Klasse. Denn sie hatten sich verpflichtet, mit 100% einzutreten. Und du weißt ja, wie das ist mit den Prozenten, so wie du grinst, weißt du's, nicht? Da, wer trabt da bei mir an? Der Bleitz. Und der sagt so schön seinen Text und in jedem Satz. Und gerade ihre Tochter. Wisst ihr, und an dem Abend habe ich auf sie gewartet. Eine Stunde lang habe ich versucht, es ihr klarzumachen. Mein Gott, ich rede jeden Tag mit irgendwelchen Leuten, die ich von irgendeiner Sache überzeugen muss. Und da sagt sie so einfach so zwischenrein in meine Lektion. Es ist zwecklos, Paps. Es ist nicht wegen der DSF und dass ich was dagegen hätte oder so. Aber nur um die Prozente vollzumachen, tue ich es nicht. Das ist doch eine Meinung. Was? Die man suchen muss unter den Schülern. So. Daraus lässt sich doch eine Aufgabe machen. Na, hör doch mal zu, Rainer, hör doch mal zu, bevor ich das dann sagte. Danach wusste ich doch, dass es falsch war. Aber ich konnte es einfach nicht lassen. Und ich habe es da zum letzten Mal so versucht. Aber Carmen, sage ich, du, ich verstehe das doch, aber du bist doch meine Tochter. Und da denkst du nicht daran, dass dein Verhalten, deine Leistungen und alles immer auf mich fällt. Meine Kollegen, Genossen, Vorgesetzten. Bist du schon wieder beim Thema? Ja, Renate, setz dich. Ich habe dir einen langen und dummen Satz gesagt. Und als ich zu Ende war, sagt sie, Vater. Du, wenn sie wie immer Paps gesagt hätte, wäre doch das alles ganz anders gewesen. Aber Vater, sagt sie also, solange du diese Funktion hast, dieses Amt, solange ich keine eigene Meinung haben soll, nur damit du es bequem hast, solange hast du von mir nichts zu erwarten. Nicht? So, genau so hat sie es gesagt. Ich höre es manchmal, heute noch. Und da habe ich sie geschlagen, du. Du, wenn Renate nicht gekommen wäre. Hör doch auf, Paul. Du machst es nur schlimmer mit deinem Gerede. Lassen Sie ihn doch erzählen. Manchmal ist es gut, wenn man sich so von der Leber... Ja, manchmal. Ja, ich weiß, dass das falsch ist. Ich weiß das. Ja, ich weiß. Aber ihr hört das doch nicht jeden Tag. Hat sie eine 5 gefangen? Ich krieg's doch zum Frühstück. Geht sie mit Jungs ins Kino und knut sich ab? Ich krieg's doch zum Mittag. Und alles zusammen in jeder dritten Parteiversammlung. Wie die beiden Jungs sind, das interessiert doch nicht. Nur Carmen, ja, Carmen. Das ist so, Herr Richter. Wäre er nicht Bürgermeister, würde es vielleicht keinen kümmern. Ja. Von ihm wird doch immer nur gefordert. So ist es. Nur gefordert. Ja. Manchmal sieht er die Kinder nur, wenn sie schlafen. Genau so. Es ist ein Glück, dass die beiden Jungen keine Schwierigkeiten machen. Ach, Renate, gieß noch einen ein. Ich muss erst für kleine Jungs was. Er ist jetzt 10 Jahre Bürgermeister. Es wäre gut, wenn er eine andere Funktion übernehmen könnte, aber hat eben seine Erfolge, nicht? Die Traditionsfeste, no, das ist doch was, oder? Kinderkrippe, das Freibad, das Dienstleistungskombinat, das ist sein Anker. Und dann glaube ich auch, dass er kaum noch richtig los könnte davon. Hat sie wieder Märchen erzählt von Paul dem Bösewicht. Mein Mann, wissen Sie, braucht viel Beifall. Ja, du, sag mal, Rainer, hör mal zu. Ja. Ist es möglich, dass sie sitzen bleibt jetzt in der 9. Klasse? Ich habe keinen Unterricht in der Klasse, aber... So. Weil ich so höre, von ihren Leistungen her wäre es Möglich. Sie steht wohl Mathe und Geschichte zwischen 4 und 5. Ja, ja. Du, in Mathe war sie noch nie eine Leuche. Aber in Geschichte. Du, da ist sie erst so schlecht. Seit der Bleiz und der Richter in der Klasse. Ne? Die hat was gegen den. Aber da bin auch ich wieder schuld. Ich bin schuld. Ich hab das mal erzählt, dass der Bleiz, dass der so auf den Putz gehauen hat in seiner Wohnungssache und gegen solche Leute hat sie was. Da ist sie wie ich. Die hat sowieso eine Menge. Ja, von mir. Paul, das hat sie, wenn du das nur öfter sehen willst. Fang nicht schon wieder an, Renate, fang nicht schon wieder an. Ich vergesse das nie. Aber wenn die nicht versetzt wird, du... versetzt. Ja, weil sie meine Tochter ist, ja. Nein, deshalb nicht. Nee, aber dann doch bestimmt nicht, weil sie so sympathisch ist. Ne? Es gibt für alles Bestimmungen. Nicht? Und wenn sie zwischen 4 und 5 steht, ist es doch immer noch nicht 5. Da gibt es immer Möglichkeiten, den Schüler zur besseren Leistung zu führen. Und ihr Leistungsstand ist ja nicht so schlecht, weil ihr Intellekt es nicht fasst. Sondern weil ihr Vater, der Herr Bürgermeister, unfähig ist, seine Tochter zu erziehen. So ist das. Ja, ich habe eine gesellschaftliche Funktion. Also fordert die Gesellschaft von mir. Und ich gebe. Und ich gebe. Und ich gebe viel, du. Du wirst das nicht glauben, weil du mir sicher am liebsten sonst wohin treten würdest, nicht? Du, aber seitdem ich Bürgermeister bin in der Stadt Baden, da... Ach, scheiße, das will doch sowieso keiner wissen. Paul! Ja, aber so ist das doch, so ist das doch. Jeder weiß, dass es so ist und trotzdem, ich krieg's immer wieder. Aber versetzt wird sie. Wir kämpfen doch auch um unsere Prozente. Die könnte doch sitzen bleiben! Genau genommen, ja. Siehst du. Du machst dich fertig. Dich und Carmen, so hilfst du ihr nicht. Ja, aber nichts wieder. Paul, merkst du denn nicht, dass sie oft nur aus Trotz so handelt? Trotz ist oft Ausdruck einer starken Persönlichkeit. Ja, du, das... Wann war das, Renate, wann war das, als sie den Brief geschrieben hat? Also wie alt war sie da? 11, Paul. Vor 4 Jahren war das, das letzte Jahr deines Fernstudiums. Ja, das stimmt. Also, du hast recht. Also, das war im letzten Jahr meines Fernstudiums. Das musste sein bei der Funktion. Es geht ja heute nicht mehr ohne dem. Du kannst dir ja denken, wie viel Zeit da noch für die Familie geblieben ist, den Bürgermeisterposten und ein Fernsehturm dazu. Das reicht und ich bin so, wenn ich was anfasse, dann mache ich es so gut wie möglich. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe alle Prüfungen glatt mit 2 abgeschlossen. Und das hat schon 4 Abende in der Woche gekostet. Und ich, naja, in den 4 Jahren habe ich mich um die Kinder ja nicht viel kümmern können. Nee. Du, also da hat sie einen Brief geschrieben. Eine Uni. Der ist auch tatsächlich angekommen. Wir haben damals viel darüber gelacht. Carmen hat nicht drüber gelacht. Ne, na denn. Prost. Prost. Was hatte sie geschrieben? Ja. Lieber Professor. Ich habe einen Brief gesehen. Lieber Professor, schrieb sie. Bitte lassen Sie meinen Paps bei den nächsten Prüfungen durchfallen. Bitte. Dann hört er bestimmt auf zu lernen und hat wieder Zeit für uns zu Hause. Siehst du? Ja, das hat sie geschrieben. Wir haben damals sehr drüber gelacht. Damals. Das war nicht gut. Oh, das war nicht gut, das war nicht gut, klar. Aber dass sowas draus wird, dass ihr es auf solche Bahn bringen würdet. Wer konnte das ahnen? Bei den Jungs, da spurt's doch, die merke ich kaum, aber sie, weil sie ist doch mein Blut. Und ich verstehe es nicht. Paul. Hast du ihr schon einmal gesagt, dass es falsch war? Darüber zu lachen, damals schon. Ich glaube nicht, dass er das kann. Jetzt hat's auch keinen Zweck mehr. Ich spreche mit ihr. Entschuldigung, ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken. Ja, kommen Sie mal, ich bringe Sie zur Tür. Wir sehen. Ja, mach's gut. Mach's gut. Ich verstehe das nicht. Ich habe auf Sie gewartet. So? Ich habe Sie sitzen sehen da oben. Ich stehe dann immer da drüben auf dem Müllcontainer und sehe hinauf. Es sah so aus wie immer, wenn jemand bei uns ist. Und? Sie sind ja besoffen. Ich denke, du kennst es. Und hilft er Ihnen? Du, ich glaube, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Da war ich dann wieder Thema. Ich bin sogar Alleinunterhalter, wenn ich nicht da bin. Hat er Ihnen auch mein Zimmer gezeigt und... Nein. Warum? Ist gut. Warum? Er hat es schon einmal gemacht. Da waren Sie vom Elternaktiv da, auch meinetwegen. Wegen ein paar Jungsgeschichten in der Schule. Vielleicht hat er sich rechtfertigen wollen oder... Jedenfalls hat er denen gezeigt, wo er mich erwischt hat in meinem Zimmer mit einem... Da war gar nichts gewesen. Wir haben nur auf dem Bett gelegen und geraucht und Musik gehört. In der Aussprache am nächsten Tag hat man mir gesagt, dass er es ihnen gezeigt hat. Aber das müssten Sie doch wissen. Ich weiß es. Eine Woche später habe ich es gemacht. Ich habe das gemacht, was er denen erzählt hat. Ich habe Vater sogar eine Karte geschrieben, dass ich das mache und warum und wann. Er ist an dem Tag nicht nach Hause gekommen. Und ich habe geweint in der Nacht. Du hast geweint? Glauben Sie nicht. Was? Die Fischbein, das Biest, die und Wein. Er hat dich geschlagen. Das war ein anderes Mal, früher schon. Ein paar Tage später haben wir dann drüber gesprochen. Manchmal tut er mir so leid. Dein Vater ist gut. Nein! Ein so guter Vater und so eine böse Tochter. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Kannst du's? Drüben in der Kneipe. Kommen Sie! Haben Sie die Flasche vergessen? Oh, die steht noch vor eurer Tür. Ich kam mir plötzlich so blöde vor mit der Flasche in der Hand. Geht nicht verloren. Ich gehe nachher hoch. So, warten Sie doch. Ich mache das schon. Na, Erfolg gehabt? Ich glaube nicht. Aber die Flasche ist leer. Meine ist noch voll. Dann nehmen Sie es nur nicht tragisch. An einem Zimmer zu wenig ist noch keiner gestorben. Aber meine Frau! Meine Frau versteht das nicht! Und wenn sie es nicht versteht, geht unsere Ehe kaputt! Und sie versteht es nicht! Mann, oh Mann! Oh. Halt's mal! Na. Entschuldigung. Aber sie versteht das wirklich nicht. Manchmal verstehen die Weiber eine ganze Menge. Wir denken, dass sie es nie begreifen. Irgendwas jetzt. Und da merkst du, dass sie schon eine ganze Weile damit fertig sind. Das ist doch eine Kneipenweisheit. Wenn's stimmt und wenn's hilft, ist doch egal, wo es herkommt. So, es wird gleich ein Taxi kommen. Es kann nur ein paar Minuten dauern. Ich danke dir, Carmen. Aber du solltest lieber hinaufgehen, dein Vater wartet. Ich würde Sie gern etwas fragen. Ja. Es ist aber eine... Na... Es ist eine dumme Frage. Und vielleicht können Sie sie gar nicht beantworten. Du musst schon fragen, wenn du eine Antwort haben willst. Sie dürfen mir aber nicht böse sein. Würden Sie... Ich meine... Würden Sie mich heiraten? Unsinn. Würden Sie... ein Mädchen wie mich... lieben können? So richtig. Wie Mann und Frau... sich lieben sollten. Verstehen Sie? Ich frage Sie, weil Sie hier sind. Jetzt. Als Mann. Aber ich frage Sie allgemein. Ich hätte es nicht fragen sollen. Können Sie antworten? Ihre Frau war sicher ganz anders. Lachst du, wenn ich dir sage, dass ich dich sicher lieben könnte? Ja. Carmen. Und Sie sagen das nicht, weil Sie getrunken haben? Nein. So wie du mich das gefragt hast, kann ich das schon sagen. Glaube ich. Du verstehst das schon richtig. Ich verstehe es. Trotzdem bleibst du ein Biest. Ich verstehe. Ich hätte sie nicht gefragt, wenn ich es jetzt nicht verstehen könnte. Ja. Dein Vater liebt dich. Wenn er dich nicht lieben würde, wäre er gleichgültiger. Nein. Nicht das jetzt. Ich bekomme es nachher noch einmal. Kannst du ihn denn nicht begreifen? Du. Lassen Sie nur. Vorhin war es einmal schön. Jetzt wird es wieder die alte Leier. Lieben Sie Ihre Frau? Ich trage es nicht in die Zeitung. Ja. Gut. Da kommt der Wagen. Na sehen Sie, so schnell geht das. Dankeschön. Danke nochmals. Nun ist aber genug. Guten Abend, Gunther. Mein Lehrer Richter, du fährst ihn schnell, ja? Mache ich alles für dich. Bleibt es bei Freitag? Sie können schon einsteigen. Klar, Freitag. Ahoi. Ahoi. Sieh mich nicht so an, Gitta. Schimpfe oder lache oder... Aber sieh mich nicht so an, so stumm, Gitta. Du hast ja getrunken. Wir haben eine Flasche, Gitta, du. Eine ganze Flasche haben wir getrunken. Er ist ganz anders. Es ist alles ganz anders. Was hat er gesagt? Nun sag schon. Wir haben einen halben Abend geredet. Geredet. Und nur geredet. Hast du ihm denn nichts gesagt? Dass wir ein Kind haben wollen. Und dass er doch unterschrieben hat. Und dass es kaputt geht mit uns. Hast du ihm das nicht gesagt? Rück doch mal ein Stückchen. Hast du ihm das nicht gesagt? Er wusste schon alles. Es war, als ob wir uns schon lange kennen würden. Wir haben eine ganze Flasche ausgetrunken und er hat mir das alles gesagt, alles von uns, was ich ihm sagen wollte. Er wusste das alles schon. Er sagte, dass er das immer schon weiß, dass es immer so ist bei denen, die zu ihm nach Hause kommen. Und das sind viele. Viele? Viele. Aber... Wir haben auch über sein Problem gesprochen. Kam. Das ist sein Problem. Wie bei einem Elternbesuch habe ich mich gefühlt. Kam. Hast du es ihm wenigstens dargegeben? Er hat mir erzählt, wie das kommt. Mit Kam, dass sie so ist. Vielleicht machen wir da auch Fehler. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen. Mit ihr? Mit Carmen? Ich habe sie getroffen, als ich hingefahren bin. Und dann hat sie auf mich gewartet, bis ich gegangen bin. Sie... Es ist ganz einfach, sie zu verstehen. Man muss sich nur mit ihr unterhalten. Und das hast du getan? Ja. Sie hat mir auch ein Taxi besorgt. Hast du auch schön Dankeschön gesagt, ja? Du bist ungerecht. Ja. Ja, ich bin ungerecht. Komm, gib mir deine Hand. Schön. Hörst du den Bahnhof? Könntest du dann ohne den Bahnhof einschlafen? Und ohne den Regen, wenn er auf die Ziegel fällt? Du, Gitter. Hm? Und die alte Oma unten. Sehr gut, Rainer. Für eine Wiege ist Platz auch in der kleinsten Hütte. Man kann sie sogar an die Decke hängen. Ja, das müsste zu machen sein. Ich kann nicht mal mehr weinen. Als du weg warst, da... Du? Hör auf. Heute nicht. Nein. Wir denken einfach nicht dran. Ich denke schon nicht mehr dran. Du. Ich hab die Pillen in die Toilette geschmissen. Weg waren's. Du. Sie hörten Besuch beim lieben Gott. Hörspiel von Uwe Seeger. Dramaturgie Christa Vetter. Die Personen und ihre Darsteller waren Rainer Richter, Gunther Schoß, Gitta Richter, Angelika Waller, Paul Fischbein, Kurt Böwe, Renate Fischbein, Lissi Tempelhof, Carmen Fischbein, Gabriele Gysi, Wirt Norbert Christian. Weiter wirkten mit Carola Braunbock, Irmgard Düren, Michael Christian und Eberhard Brüter. Ton Hans Wirth, Schnitt Monika Kittlaus, Regieassistenz Petra Wellner, Regie Horst Liebach.